Guten Tag, ich bin auf der Suche nach einem Rhythmusgerät. Wissen Sie, mein Mann hat morgen Geburtstag, er spielt Akkordeon, aber bisher hat er mir ohne Rhythmus gespielt und jetzt wollte ich ihm ein Rhythmusgerät kaufen. Haben Sie da was da? Ja, da was ganz Schönes haben wir gerade reinbekommen, liebe Frau. Und zwar das TS-93. Ach, das soll ja gut sein. Ja, das ist also sehr gut. Also gut ist unter Drippe, würde ich sagen. Ja? Das ist ein Spitzengerät für 850 Mark. Da haben Sie alles drin, jeder hat einen Rhythmus. Haben Sie es da, dass Sie es mir vorführen können? Ich kann Ihnen das gerne mal vorführen. Ich habe Sie gerade auf dem Tisch stehen, ist auch angeschlossen. Jetzt passen Sie auf. Gehen wir mal davon aus, dass Ihr Mann einen flotten Rhythmus spielen möchte. Das tut er, das tut er. Ja, zum Beispiel einen Rock'n'Roll. Ja. Dann drücken Sie einfach hier auf die Taste Beat 1. Ja. Das klingt dann so, ne? Das klingt gut. Er möchte zum Beispiel einen Shuffle spielen, da drückt er einfach auf Beat 2, das klingt dann so. Dann zum Beispiel, er möchte mal einen Walzer spielen. Ja, das ist ja etwas, ältere Leute sind da, ein Walzer. Drückt er einfach auf Beat 3. Dann zum Beispiel einen Bossa Nova, der würde so klingen, Beat 5. Also das dann ist ja zum Beispiel ein Cha-Cha-Cha zum Beispiel. Das wäre jetzt. Das noch? Ja, Beat 8. Wie gesagt, ich gebe Ihnen 850 Mark. Ich gebe das für 830 Mark an. Jetzt habe ich aber mal Frach. Jetzt mal ganz ehrlich, ist da auch Lambada drin? Das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ich habe die Beschreibung noch gar nicht durchgelesen. Dann müsste ich mal danach gucken, bevor ich sie belüge. Gucken Sie mal. Moment. Das ist ja auch nicht. Nein, das ist ja auch nicht. Mal Beat 15. Ja, da ist er. Ah, da ist er, der Lambada. Ja, man merkt es gleich, das ist der Lambada. Also, das ist ja wunderbar. Packe Sie es gleich ein. Ich packe es Ihnen ein. Aber ich sage Ihnen was ganz ehrlich. Was denn? Wenn der Lambada nicht dabei gewesen wäre, hätte ich das Gerät nicht genommen. Na, da haben wir ja nochmal Glück gehabt, wir beide. Ja, da haben wir Glück. ist nichts und doch viel zu viel. Deine Angst ist mein Mut. Schabe, oh, wie ein Mann, wie ein Kind, schlägst du vor, dass wir Freunde sind. Liebe wird zum Verbot. Manchmal sagst du, du begehrst mich und läufst weg, wenn ich dich schweigend versteh. Du hast Angst, ich sei gefährlich für dich und tue dir weh. Du hast eine Sehnsucht, die du heimlich teilst mit mir. Doch du bist gefangen und blind und schließt dir. Ich weiß, du nicht geben kannst, bleib so wie du. Ende. Ja, da kann nichts wiederholt werden. Das geht nicht. Es ist so.